Rumänien dürfte uns also auch in den nächsten Tagen weiter beschäftigen. So wie der Konflikt um Kroatien es seit Wochen tut oder auch der um den Irak. Durch die Straßen von Bagdad zogen heute Tausende von Schulkindern und demonstrierten gegen angebliche amerikanische Willkür und die Bevormundung des Irak durch die Vereinten Nationen. Ein Team von UNO-Inspektoren wurde unterdessen in der irakischen Hauptstadt festgehalten, nachdem es Beweise für neue atomare Aktivitäten des Regimes von Saddam Hussein gefunden hatte. In New York beriet der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen und ein neuer Konflikt schien unausweichlich. Heute Abend aber einigte man sich dann doch noch überraschend auf einen Kompromiss. Wie der aussieht, schildert Jürgen Kramer. Die jüngste Nervenprobe, mit der Saddam Hussein die Entschlusskraft der Vereinten Nationen testete, scheint ausgestanden zu sein. Der Sicherheitsrat akzeptierte am Donnerstagabend das Angebot Bagdads, die 44 UNO-Inspektoren mit den in ihrem Besitz befindlichen Dokumenten und Filmaufnahmen freizugeben, nachdem eine gemeinsame Bestandsaufnahme zu Papier gebracht worden ist. Im UNO-Hauptquartier in New York geht man davon aus, dass die Auflistung im Lauf des Freitags abgeschlossen ist. Ob alle Inspektoren erst dann ihre Freiheit zurückgewinnen oder alle oder ein Teil von ihnen schon früher, war zunächst noch unklar. Nachdem Saddam Hussein der UNO zuvor schon nach tagelangem Nervenkrieg zugestanden hatte, dass ihre Inspektoren sich mit ihren eigenen Hubschraubern frei im Irak bewegen können, wie das der Sicherheitsrat schon vor längerer Zeit beschlossen hatte, scheint fürs Erste die Gefahr einer weiteren Eskalation gebannt zu sein, für die die USA bereits militärische Vorbereitungen getroffen hatten. Noch immer sind Details für die endgültige Lösung des Konflikts auszuhandeln, sodass man in der UNO erst dann endgültig aufatmen will, wenn die Inspektoren samt ihren Materialien frei sind. Die UNO konzediert mittlerweile, dass es sich bei einem Teil der von den Inspektoren in Besitz genommenen Papiere um Personalakten irakischer Wissenschaftler und Ingenieure handelt und gibt zu verstehen, dass diese nach einer Überprüfung zurückgegeben werden könnten. Doch auch diese Papiere, so sagt man, könnten Aufschluss geben über den Stand des Nuklearwaffenprogramms Bagdads. Die irakische Regierung hatte beim Sicherheitsrat gegen die Beschlagnahme der Personalakten mit dem Argument protestiert, das Leben der irakischen Experten sei gefährdet, wenn diese Angaben in die Hände bestimmter Geheimdienste gerieten. In der UNO wurde diese Fixierung Bagdads auf die Personalakten jedoch weitgehend als ein Ablenkungsmanöver betrachtet, mit dem überdeckt werden sollte, dass die UNO-Inspektoren auf wesentliche und beweiskräftige Dokumente über die nuklearen Aktivitäten des Irak gestoßen ist. Falls der Konflikt mit den Inspektoren bis zum Wochenende gelöst ist, sollen ab Sonntag erstmals die 3 Hubschrauber zum Einsatz kommen, welche von der Bundesrepublik der UNO zur Verfügung gestellt worden sind. Sie warten einstweilen noch in der Türkei samt 105 Mann Besatzung und Hilfspersonal auf ihre neue Aufgabe. Allerdings müssen auch für ihre Einsätze noch einige Details ausgearbeitet werden. Gespannt ist man in New York auch, ob die Dokumente der UNO Aufschluss darüber geben, welche Staaten dem Irak beim Aufbau seines Atomwaffenprogramms geholfen haben. Eine erste Sichtung ergab, dass Unterlagen in verschiedenen Sprachen darunter sind, auch in deutscher Sprache.